der schönste Tag in meinem Leben. Ich fühl zum ersten Mal, ich bin verliebt. Ich möchte diesen Tag für keinen geben. Es ist ein Wunder, dass es so was gibt. Heute will ich mit keinem tauschen, wer so ist und wer so immer sein. Heute will ich mich berauschen, morgen ist vielleicht vorbei. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute ist der schönste Tag im Monat Mai. Wo ich bin und wo ich gehe, ist das Glück in meiner Nähe. Heute singen alle Geigen für dich und für mich. Heute denk ich nicht an morgen, heute gibt es keine Sorgen. Denn ist alle Tage Sonntag für dich und für mich. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich spiel zum ersten Mal, ich bin verliebt. Ich möchte diesen Tag für keinen geben. Es ist ein Wunder, dass es so was gibt. Heute will ich mit keinem tauschen, wer so ist und wer so immer sein. Heute will ich mich berauschen, morgen ist vielleicht vorbei. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute ist der schönste Tag im Monat Mai. Thank you.